Erster, was können wir also über Abraham sagen, der unser menschlicher Vorfahre ist? Zweiter, wenn Abraham durch seine eigenen Taten gerechtfertigt worden wäre, hätte er einen Grund zum Stolz, aber vor Gott zählt das nicht. Dritter, die Heilige Schrift sagt nämlich deutlich, dass Abraham Gott vertraute und ihm dies als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Vierter, wenn jemand arbeitet, bekommt er seinen Lohn nicht als Geschenk, sondern weil er einen rechtlichen Anspruch darauf hat. Fünfter, wer jedoch keine Taten vorweisen kann, aber an den glaubt, der Schuldige gerecht spricht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Sechster, auch David beschreibt das Glück des Menschen, dem Gott Gerechtigkeit schenkt, ohne dass er dafür bestimmte Werke tun muss. Siebter, er sagt, dass diejenigen glücklich sind, denen ihre Ungerechtigkeit vergeben wurde und deren Sünden zugedeckt sind. Achter, glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Neunter, gilt dieses Glück nun nur für die Beschnittenen oder auch für die Unbeschnittenen, da wir doch sagen, dass Abrahams Glaube als Gerechtigkeit galt? Zehnter, wann geschah das eigentlich? War er zu diesem Zeitpunkt bereits beschnitten oder noch unbeschnitten? Es geschah, als er noch unbeschnitten war. Elfter, er erhielt die Beschneidung später als ein Zeichen für die Gerechtigkeit, die er schon vorher durch seinen Glauben hatte, damit er der Vater aller Gläubigen sei. Zwölfter, er ist ebenso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch dem Beispiel seines Glaubens folgen. Dreizehnter, Gott versprach Abraham und seinen Nachkommen die Welt als Erbe nicht wegen des Gesetzes, sondern aufgrund der Gerechtigkeit durch den Glauben. Vierzehnter, wenn nämlich nur die Anhänger des Gesetzes die Erben wären, dann wäre der Glaube wertlos und das Versprechen Gottes hinfällig. Fünfzehnter, das Gesetz führt letztlich nur zum Zorn Gottes, denn wo es kein Gesetz gibt, da gibt es auch keine Übertretung. Sechzehnter, deshalb hängt alles vom Glauben ab, damit die Zusage ein freies Geschenk bleibt und für alle Nachkommen Abrahams sicher ist. Siebzehnter, in der Schrift steht, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker gemacht hat, weil er an den Gott glaubt, der Tote lebendig macht. Achtzehnter, obwohl es keine menschliche Hoffnung mehr gab, glaubte Abraham fest daran, dass er der Vater vieler Völker werden würde. 19. Er war fast 100 Jahre alt und wusste, dass sein Körper und auch Sarahs Körper nicht mehr fruchtbar waren, aber sein Glaube wurde nicht schwach. 20. Er zweifelte nicht an Gottes Versprechen, sondern er wurde im Glauben sogar noch stärker und ehrte Gott dabei. 21. Er war absolut davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, alles zu tun, was er vorher versprochen hatte. 22. Aus diesem Grund wurde ihm sein Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet. 23. Dass ihm dies angerechnet wurde, steht jedoch nicht nur wegen Abraham in der Heiligen Schrift. 24. Es wurde auch für uns geschrieben, denen der Glaube angerechnet werden soll, weil wir an Gott glauben, der Jesus von den Toten auferweckt hat. 25. Jesus wurde wegen unserer Sünden dem Tod übergeben und ist auferstanden, damit wir vor Gott gerecht gesprochen werden können.